singe ich richte unsterblichen Ruf vom großen Freiheitskampf des Germanentums und Zergott. Theos kam zu uns übers Meer und zeugte den Anführer vom Germanen her.